herzlich willkommen zum Uncast Episode 788, das Chrome-Problem. Ja, Chrome ist zum Sorgenkind geworden für Google, denn nicht nur Gerichte drängen, jetzt gibt's auch noch aus einer anderen Richtung Druck. Und da werde ich später noch in der Sendung darauf zurückkommen, wird schon sehr interessant. Und ich habe hier was Neues vom Google Pixel 10. Oh, was heißt was Neues? Eine Erinnerung dran, dass das Google Pixel 10 ja viele Updates bekommen wird. Ja, über Sinnhaftigkeit von 7 Jahren Updates, da kann man durchaus geteilter Meinung sein. 7 Jahren Updates, vor allem OS-Upgrades. Zusammen mit den Pixel-Drops und Android-Feature-Drops, ja, wie die jetzt auch genannt werden, als ob das schon was anderes wäre als Updates, ne, unglaublich. Aber okay, so ist das nun mal und das Ganze geht weiter, dieser Update-Hype. Die EU hat ja festgelegt, 5 Jahre Updates muss es geben. Ist sicherlich positiv zu werden. 7 Jahre halte ich für, ja, also nicht, wie soll ich das sagen? Also ich bin immer noch der Meinung, dass die wenigsten Leute die 7 Jahre mit diesem Gerät überhaupt erreichen werden für diese Updates. Denn vorher wird zum Beispiel der Akku über den Jordan gehen, ja, und die Reparatur ist nach wie vor hier so einfach nicht durchzuführen. Für einen normalen Menschen erst recht nicht. Selbst für einen technisch versierter Mensch ist das teilweise recht knifflig, weil die Akkus eben immer noch verklebt werden. Ja, und das Teil dann in eine Reparaturwerkstatt geben, das kann schnell den Restwert des Gerätes übersteigen. Ja, wie man schön sagt, Restwert des Gerätes. wenn man den richtigen findet, dann macht er das vielleicht für 50, 60 Euro plus Akku. Ja, vielleicht auch weniger, je nachdem. Aber wenn man das so an eine offizielle größere Werkstatt gibt, dann wird es schon richtig teuer werden. Und dann heißt es normalerweise auch, okay, schon mal ein neues Handy. Das ist das eine. Das zweite, ich weiß nicht, ob 7 Jahre dazu ausreicht, bei diesen Fantasien mit 10 Jahren Upgrades, was manche Firmen ja auch haben, da wird noch ein anderes Problem auftreten, nämlich den Memory Rot, da eben die Speicherzellen in den Smartphones eben dann irgendwann Fehler aufweisen. Das lässt sich so kaum feststellen, wenn bisher waren es eigentlich so die Regel 2 Jahre, 3 Jahre, da gibt es solche Probleme noch überhaupt nicht. Ja. 5 Jahre halte ich ehrlich gesagt auch, also vielleicht, wenn man es ganz extrem nutzt, ja, ständig große Datenmengen drauf schaufeln und wieder löscht und so weiter, ja, dann könnte das vielleicht in 5 Jahren auch schon auftreten. Aber 7 Jahre, da ist die Chance doch schon größer. Von 10 Jahren wollen wir erst gar nicht sprechen. Ja, das, vor allem die günstigen Smartphones werden das nicht durchhalten. Ja. Also die werden auch keine 7 Jahre durchhalten, wenn noch eMMC-Speicher und sowas verbaut ist. Das ist nicht dafür gedacht, ja, so viele Schreibzugriffe zu haben. Das kann man ganz einfach auch mit einer Micro-SD-Karte beispielsweise nachvollziehen. Eine Standard-Micro-SD-Karte in Raspberry Pi reingesetzt, ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen, wenn man da das Betriebssystem normal nutzt, ja, so als Desktop-System beispielsweise, ist diese SD-Karte relativ schnell kaputt. Bei anderen Anwendungen, wo nicht so viel geschrieben wird beispielsweise, hält die natürlich länger, aber das ist zum Beispiel ein verbreitetes Problem, dass man diese SD-Karten quasi also austauschen muss. Das ist im Prinzip ein Verbrauchsgegenstand bei Raspberry Pi. Weil eben so ein System mehr drauf schreibt, dafür ist so eine SD-Karte eben nicht ausgelegt. Und auch wenn eMMC ein klein wenig mehr schafft an Zyklen, ja, ist das eben auch genau dasselbe Problem wie bei der SD-Karte. Zu oft geschrieben, dann wird der Speicher fehlerhaft. Ja. Das ist ein Thema. Das wird ein Thema werden. Ja. Werden wir aber jetzt noch warten müssen, ja? 7 Jahre, 8 Jahre vielleicht, ne? Und dann werden wir sehen. Ja. Gut, das ist das eine. Damit lasse ich es auch mal wieder sein hier. Jedenfalls, wer sich ein Pixel 10 dann kaufen wird, der hat eben auf jeden Fall schon mal 7 Jahre Software-Updates und OS-Upgrades. Ob das dann eben zielführend ist oder nicht, wird sich dann zeigen. Überhaupt mit OS-Upgrades ist es auch so eine Geschichte. Ich habe eben schon mal die EU-Norm da angesprochen. Die regelt nicht, wann ein Hersteller ein Software-Update bringen muss. Ja, also das heißt, wenn da ein neues Android rauskommt, das kann dann auch 2 oder 3 Jahre dauern vielleicht, bis das auf das Smartphone rauskommt. Ja, also das ist nicht verbrieft, dass der dann innerhalb einer bestimmten Zeitspanne dieses Update zur Verfügung stellen muss. Ich hoffe, dass das bei einigen, naja, Firmen nicht auch bei Sicherheitsupdates gemacht wird. Die sind nämlich wesentlich wichtiger, damit das Gerät eben auch sicher bleibt. Und da bin ich dann auch bei 7 Jahre Updates absolut mit dabei, bei den Sicherheitsupdates. Aber das wird auch eben ein Problem geben, denke ich mal. Übrigens, was wir überhaupt gar nicht darüber gesprochen haben, ist der Flash-Speicher. Früher hat es bei vielen Smartphones in den technischen Daten mit drin gestanden, dass der Flash-Speicher nur für also seltene Schreibzugriffe ausgelegt ist. Was das bedeutet, das weiß man nicht. War aber auch bisher eben nie ein Problem. Ja, wie viele Updates gibt es pro Smartphone und 2 Jahre Updates, ja, sagen wir mal, jeden Monat ein Sicherheitsupdate, ja, plus dann eben nochmal, sagen wir mal, ein oder zwei OS-Updates, ja, dann sind wir bei etwa 26 Updates, das ist noch keine Zahl, ja. Aber eben je länger eben das Gerät dann existiert, desto häufiger werden eben auch Updates, und das könnte auch Schwierigkeiten geben. Also mal sehen, wie das wird. Gut, dann Spekulation von Android Central fand ich mal ganz interessant. Die haben sich gefragt, wie wird das Telefon, ein Smartphone in 2035 denn aussehen? Ja, ich sag mal, ich habe wenig Hoffnung, dass es groß anders aussieht wie jetzt. Dafür ist der Markt zu langsam geworden, die Leute zu wenig experimentierfreudig, zumindest in unseren Breiten. Ja. In fortschrittlicheren Nationen hat man dann vielleicht schon leicht andere Geräte. Ja. Die werden aber bei uns wohl kaum auf den Markt kommen, erstmal. Aber auch selbst das wäre schon sehr optimistisch. Dass selbst in den, wie gesagt, diesen fortschrittlicheren Ländern, dass da dann sich der Formfaktor auch massiv ändert. Auch das ist sehr, sehr fraglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Problem oder die Sache ist, dass die Smartphones vielleicht gar nicht mehr so häufig genutzt werden müssen, also das heißt aus der Tasche herausgeholt werden müssen, um eben Funktionen zu benutzen. Aus verschiedenen Gründen. Also zunächst mal haben wir ja die vage Hoffnung von Herstellern, dass sich diese sogenannten XR-Classes oder auch AR-Classes eben durchsetzen, wo dann eben ein Großteil der Sachen auch direkt zu sehen ist, quasi auf der Brille sozusagen. Ja, und damit meine ich keine Virtual Reality Brille, ne? Sondern dass eben hier Informationen, Nachrichten, sonstige Informationen, Navigation beispielsweise, alles eingeblendet wird in die Brille, sodass man das dann eben nutzen kann, ohne dass man das Smartphone aus der Hand nimmt. Die andere Seite ist natürlich klar, daheim VR-Classes könnten auch interessant sein, aber ich habe ja schon gesagt, weder das eine noch das andere, also bei VR-Classes, selbst bei so Mega-Funktionen wie bei dem Apple Vision Pro, zeigt sich, dass die Leute sehr zurückhaltend sind und das eigentlich eher nicht nutzen. Ja. Das ist dieses typische Problem. Und das ist ja schon der dritte Anlauf von VR-Glasses, ja, von diesen Virtual Reality-Brillen. Ja, die gab es schon mal in den 80ern. Dann haben wir es jetzt in so 2000, ich glaube 2005 bis 2010 oder sowas war das. Du kannst nicht mehr genau verorten. Mit der im Gaming-Bereich mit Sony, die haben ja diese VR-Brille da rausgebracht. Ja, und da sind die Gamer erst ausgerastet und dann, ja, das waren dann eben nur eine ganz kleine Fraktion. Und dann eben vor ein paar Jahren Apple. Achso, wir dürfen die Meta Quest nicht vergessen, ja. Aber man sieht, das waren alles nur Nischenprodukte, die wurden nie massenhaft verkauft, sodass man sagen kann, das wäre jetzt neue Richtung, ja, für irgendwas. Es war immer nur ein Nischenprodukt. Und mit den XR-Glasses, ehrlich gesagt, im Moment glaube ich, dass es genauso wird, ja. Weil ich habe das schon mehrmals gesagt, deswegen will ich es jetzt nochmal sagen, aber die Hemmschwelle ist einfach ein bisschen groß dafür. So, also, was bleibt denn dann? Wir bräuchten neue Hardware. Wir haben einmal schon etwas, das nennt sich Smartwatch. Ja, auch das kann vielleicht in Zukunft häufiger genutzt werden, sodass mehr auf der Smartwatch genutzt wird und man das Handy deswegen wesentlich weniger oft in die Hand nimmt und macht fast alles über die Smartwatch. Ich kann so eine Tendenz, kann ich durchaus schon sehen, bei manchen Videos zum Beispiel auf YouTube, sogar von Videos aus Deutschland. Ja, ich sage das immer dazu, weil das für mich verwunderlich ist. Da machen die Leute wie ganz normal, zum Beispiel beim Bezahlen halten die ihre Uhr an das Terminal und nicht mehr das Smartphone. Ja, also das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja. Und da sieht man dann, dass hier vieles über die Uhr gelöst werden kann. Ja. So. Aber natürlich gibt es da ganz klar ein Problem mit der Größe, logischerweise. Und das finde ich immer wieder natürlich ein Hinderungsgrund. Auf dem Smartphone kann man so viel mehr machen, weil das Display eben viel größer ist. Ja, nicht umsonst sind die Smartphone-Displays immer größer und größer geworden, weil dann kann man immer mehr machen. Mal vernünftigen Video gucken oder mal spielen, ja, und so weiter, ohne dass man auf so einem Mini-Display rumtüfteln muss. Das ist eigentlich nur für Leute interessant, die keins, ich habe schon mal gesagt, ja, die primär tatsächlich telefonieren damit. Ja, und nicht ihre Arbeit damit erledigen möchten. Ja, weil wenn mal jemand auf dem 5-Zoll-Display probiert hat, irgendeine Tabelle oder sonst irgendwas zu editieren, der weiß, wovon ich spreche. Ja. Und naja, für Messenger-Nachrichten, ja, da reicht es wahrscheinlich auch. Ne? Aber wie gesagt, das ist bessere SMS, da braucht man nicht unbedingt ein Smartphone. Ne, die Diskussion will ich gar nicht lostreten. Aber ich hätte eine andere Idee, ja. Und zwar gibt es ja jetzt immer mehr rollbare Displays, ja, also Sachen, die man wirklich ganz klein zusammenrollen kann und dann ausziehen kann und dann eben ja, das nutzen kann. Das Problem ist aber damit, die Hardware, die muss ja auch noch irgendwo drinstecken. Deswegen so ein ja, bisschen ja, dicker Lippenstift, ja, großes Smartphone wird es aus dem Grund nicht geben, weil die Elektronik auch verarbeitet werden muss. Was man aber machen könnte, wenn das einfach nur quasi ein Dump-Touch-Display ist, das als einzige Funktion hat, die Verbindung mit dem Smartphone herzustellen, dann zieht man das quasi aus so einem kleinen Röllchen raus und hat dann ein entsprechend großes Display, bei dem man alles machen kann. Ja, und wenn man fertig fertig ist, klappt man das, zieht, lässt man das wieder einrollen, ja, und steckt es wieder irgendwo in die Hosentasche oder in die Hemdtasche und so weiter, während zum Beispiel das Smartphone woanders bleibt, wo es nicht so hindert. Ja, na gut, meistens haben es trotzdem irgendwie in der Hosentasche. Ja, manche haben einen Koffer oder einen Rucksack oder eine Aktentasche oder ähnliches. Und dann kann es dort drin bleiben, weil man kann alles, was man quasi mit dem Smartphone machen kann, auch mit diesem Remote-Display machen. Ja, und dann könnte man ganz verrückte Dinge machen. Dann könnten sich die Smartphones auch tatsächlich verändern, weil das ist ja der größte Hinderungspunkt, das Display. Ja. Wenn ich jetzt, ich komme übrigens gleich noch zu meinem Lieblingsthema wieder, ja, mit Expense, ja, komme ich gleich dazu. Aber wenn ich eben ein Smartphone habe mit einem großen Display dran, dann muss das ja auch irgendwie verstaubar sein, ja, und dann bleibt eben das Display als Größe. Und wir haben jetzt zwar so Sachen gemacht mit Flip-Displays, ja, oder Folding-Displays, wo man dann ein Tablet als normal großes Smartphone zusammenfalten kann, oder eben diese Flip-Phones, wo dann einfach nur die Hälfte von der Höhe, ja, dann ist vom Smartphone. Das ist nicht schlecht, aber die haben einen großen Nachteil, weil eben die Displays dann quasi am Smartphone mit dran sind. Und wo tut man das dann einfach rein? Ja, logisch, ne? In die Hosentasche mal wieder, und dann haben wir ein großes Problem. Ja, das, die Leute haben damit tatsächlich schon ein paar Probleme, was man so kaum mitkriegt, ja, dass es in Elektronikgeschäften die Teile reihenweise reklamiert werden, ja, weil schon eben, wie ich gesagt habe, schon mit dem Fingernagel abrutschen und man hat eine Rille im Display. Das ist natürlich doof. Ne? Und das haben auch nicht alle Leute, das im Vorfeld abgecheckt. Ja, das ist halt so bei den Dingern. Du kaufst ja ein 1.800 oder mehr Euro Gerät, das schon bei leichtem Druck einen Abdruck ins Display kriegt. Das ist nicht okay, finde ich, ja. Also die sind nicht marktreif für meiner Meinung nach. Aber mit sowas könnte man dann etwas umgehen. Ja. Denn man könnte das Smartphone quasi ohne Display machen oder mit einem winzig kleinen Kontrolldisplay, ja, zum Beispiel mit Anschalten und Uhrzeit drauf oder sowas, ja. Und könnte das dann eben relativ klein machen und quasi im Prinzip so groß wie der Akku eben sein muss, ja, und dort dann irgendwohin einstecken, ja, kann in die Hosentasche sein. Die Dinger sind dann mega robust, weil die kein Display haben. Also wenn die hinfallen, okay, dann hat das Gehäuse halt eine Schramme oder so, das war's. Ja, braucht man ja sich keine Gedanken mehr zu machen, dass da eine Spider-App drauf ist, ne? Oder so, sondern eben, man hat dann eben nur quasi wie beim Desktop-Computer den Computer separat und der Monitor ist separat. Ja, und wie dann der Monitor aussieht, das kann eben der Nutzer frei entscheiden. Da könnte man ganz verrückte Sachen machen. Zum Beispiel, man hat das gleiche Smartphone, ja, aber mit verschiedenen Displaygrößen, und der Kunde kann sich dann aussuchen, welche Displaygröße er will. Du stehst auf kleine 5-Zoll-Displays, kein Problem mit einem 5-Zoll-Display. Du willst ein 10-Zoll-Display für dein Smartphone haben? Dann hol dir ein 10-Zoll-Display. Ja, und man könnte auch das sogar kombinieren, ja, Tablet und Smartphone zusammen in einem. Einmal nimmt man das 12-Zoll oder 10-Zoll oder 12-Zoll-Display und dann hat man die Tablet-Funktion, also softwaremäßig ist überhaupt kein Problem, da umzuschalten, ja. Und wenn man das kleine Display nimmt, hat man eben das ganz normale Smartphone-Display. Kein Problem. Also ihr seht, die Möglichkeiten wären sehr groß. Und zwar auch in beiden Bereichen. Die Designs von den Smartphones, also von den Hostgeräten dann selbst, könnten unglaublich sein. Ja, in allen möglichen Farben, Formen, ja, wie ihr euch das nur vorstellen könnt. Ja, eigentlich wird nur durch den Akku dem ganzen Grenzen gesetzt. Ja. Und vom Display her hätte man dann maximale Flexibilität. Und dann könnte man eben so rollbare Displays nehmen, die man dann in so, wie gesagt, lippenstiftgroßes Behälterchen ne, drin hat. Ja, klar, die werden dann auch wieder empfindlich, aber für die Leute, die das wollen, die können das dann machen, zack. Und da komme ich zu Xpense. Ihr habt das gesehen mit diesen transparenten Displays, ja, wo man also quasi durchgucken kann. Ich finde das eine super Sache. Das muss endlich mal angegangen werden, finde ich. Denn das würde ein großer Sicherheitsfaktor geben, ja. Gerade für Leute, die während dem Laufen hier rumtipseln, ja, die sehen dann durch quasi, ja, wie stark das kann man dann auch einstellen. Man sieht es ja auch bei den Panoramadächern jetzt bei modernen Autos, ja, da kann man elektronisch das verdunkeln lassen. Manchmal stufenlos sogar, ja. Das heißt also, wie dunkel möchte man das Ding haben, bis fast komplett klar bis zu kaum noch durchzuschauen. Ja, also das könnte man dann auch regeln, so wie man es gerade dann haben möchte, ja, weil es ganz klar, nicht in jeder Umgebung ist es dann gewollt, dass ein Display ganz transparent ist. Ja. Und dann könnte man das einfach so einstellen und dann ja, würde das eben, die Transparenz würde dann eben verschwinden. Ansonsten wäre die eben da, finde ich ziemlich cool. So könnte man das also machen, dann käme man einen Schritt näher von diesen Smartphones, die man bei The Xpense in dem Science-Fiction-Serie da sieht. Ja. Und das Problem, warum es die so eben nicht gibt, ja, man hat ja schon mal Versuche gemacht hier mit transparenten Displays, ist ganz klar, weil die Elektronik vom Smartphone, die muss ja irgendwo sein. Aber wenn man die Elektronik vom Smartphone woanders hat und hat nur das Display, das sind wirklich nur wenige Chips, ja, ein winziger Akku, ja, der dann eben benötigt wird, ja, und da könnte man, also winzig im Vergleich ne, dazu natürlich, klar, braucht immer noch Power, das Display, aber da könnte man dann eben so richtig quasi in diesem Gehäuse ne, das unterbringen, ja, und dann das Display rausrollen und dann ist die ganze Elektronik auf der rechten Seite. Das würde aber nicht gehen, wenn das ganze Smartphone da drin stecken würde, weil das einfach, naja, es gibt halt physikalische Grenzen, sagen wir mal so. Ja. Okay, also so viel zu dem Thema. Ich fand die Idee ganz gut, Android Central, dass die mal das Thema aufgebracht haben hier, denn ich denke, es muss sich endlich mal was tun. Ich kann Smartphones ehrlich gesagt schon nicht mehr sehen. Da ist so viel Kreativität wird verschwendet. Ich kann mir es eigentlich nur damit erklären, warum da nichts passiert ist. Alle wollen sich eben auf den Lorbeeren ausruhen. Apple sowieso, aber auch Samsung. Die machen nur das Nötigste für die nächste Version, ja, damit sich ja wenig ändert. Und es gibt keine Aufbruchsstimmung mehr, nichts mehr. Stell dir mal vor, wie sich die Smartphone-Entwicklung am Anfang dargestellt hat und wie sie jetzt aussieht. Ja, also ausziehbare Tastatur, ja, dann normale Touchscreen und es hat sich alles so stark geändert. Und was ändert sich seit ich glaube, 10 Jahren oder 15 Jahren? Fast gar nichts mehr. Die Displays werden ein bisschen größer, damit man halt mehr machen kann, ja, aber das war's. Ja. Gut, jedenfalls gehe ich jetzt mal zu was anderem, und zwar zum Vivo V60. Das ist jetzt offiziell mit einem Zeiss Kamera-Setup. Das ist sehr, sehr interessant. Das V60 ist ein Mid-Range-Gerät. Das kann man durchaus sagen. Startet bei $425. Damit sage ich mal nicht gerade das billigste Mid-Range-Gerät, ja, aber hat ein 6,77 Zoll AMOLED-Screen. Ja, mit Full-HD-Auflösung, im Prinzip ein bisschen mehr als Full-HD, aber das ist ja normal, 120 Hertz Refresh-Rate, 5000 Nits Peak Brightness, damit man auch richtig schön geblendet wird beim Benutzen, IP68, IP69 Staub- und Wasserschutz und es gibt es in Grau, Blau und in Gold, ja, sehr schön. Und hat einen Snapdragon 7 Gen 4 Chipsatz drin und ist ausgestattet mit bis zu 16 GB RAM und 512 GB Storage. Dann ist der Preis natürlich etwas höher. FunTouch OS 15 heißt das Ganze und basiert ja, auf Android 15. Sehr gute Namensgebung mal. Ne? 6 Jahre Updates, Security-Updates werden versprochen und 4 Jahre Android-Version-Upgrades. Ja, also Vivo lässt sich da auch nicht lumpen und erfüllt damit, denke ich mal, die Vorgaben von der EU. Da wird zwar spekuliert, dass 5 Jahre OS-Updates geben muss, aber ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Das ist so einfach nicht festzulegen, weil es nämlich nicht bestimmt werden kann, wann ein solches Update herauskommt. So. Als Kamera sind 50 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Telefotokamera. Leider fehlt mir hier die Vergrößerungsstufe. 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 50 Megapixel Frontfacing-Kamera mit 6500 mAh Akku, hoffentlich auch in der EU, wenn es rauskommt, und 90 Watt Fast Charging. So, das ist interessant. Im Moment ist dieses Gerät allerdings nur für Besteller aus Indien. Ja. Ob das dann nach Europa kommt, ist mal wieder unklar. Aber ich denke, wenn es kommt, wäre das sicherlich ein ganz interessantes Gerät, weil Preis und Ausstattung passt da schon. Ja, großer Akku ebenfalls. Die Kameras hören sich auch nicht schlecht an. Also ich denke, das wäre dann eine gute Geschichte. So, Amazon, die stellen jetzt den Android App Store nächste Woche, also ja, im Prinzip ab heute. Ne? Also ab heute, Montag, ist das Teil dann eingestellt. Es ist tatsächlich so, ich hoffe, ihr habt das schon mitbekommen. Ich hatte ja auch schon mal drüber berichtet. Das geht jetzt schon etliche Zeit, seit es eben Amazon angekündigt hat. Und warum? Weil die Nutzung eben sehr gering ist von den normalen Android-Phone-Nutzern. Das mag daran eben liegen, dass man das per Sideloading installieren muss. Der Zeitpunkt ist ein bisschen komisch, finde ich, weil jetzt ist ja gerade so diese Öffnung des Marktes in aller Munde und da hätte doch Amazon sicherlich gute Karten, wenn die jetzt hingegangen wären, hätten von Google verlangt, dass der Amazon App Store eben direkt und zwar vollumfänglich installiert werden kann über Google Play und dann eben über den App Store ohne weitere Sideload-Berechtigung Apps installiert werden könnten. Ja, das wäre doch meiner Meinung nach durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Aber das ist wohl eben jetzt so nicht mehr der Fall. Man hätte auch noch anders machen können. Amazon App Store lassen, so wie es jetzt ist. Und aber was jetzt ja auch gerichtlich da quasi entschieden wurde, dann, dass die dann das Recht haben, alle Android Play Store Apps im Amazon App Store mit anzubieten. Und dann wäre das natürlich eine richtig gute Alternative gewesen. Ne? Also ihr seht, der Zeitpunkt ist ein bisschen komisch, aber ich kann es trotzdem verstehen. Amazon hat offenbar da keine Lust mehr drauf. Dieser App Store, in Anführungszeichen, der bleibt erhalten für Geräte, die speziell von Amazon sind. Also zum Beispiel Fire TV, die können nach wie vor Apps installieren von dieser Plattform sozusagen. Ja. Und auch die Fire Tablets, die es eben gibt von Amazon. Aber eben keine Nicht-Amazon-Geräte mehr. Die verlieren den Play Store dann komplett. So, Tablets, ja, ist ja ein Thema. Aber habt ihr schon festgestellt, wo momentan die größte Zuwachsrate bei Tablets liegt? Ihr werdet es nicht glauben. Bei Autos. Ja. Quasi jedes neue Auto hat sowas wie ein Tablet integriert. Natürlich ist es so, dass das fest verbaut ist, ja, und dass man das, naja, mehr oder minder nicht als solches erkennen kann. Bei vielen kann man es doch erkennen, ja, Tesla und bei Dutzenden von anderen Marken, ja, also auch viele inländische Marken machen. Das gehört eigentlich schon dazu, weil ich habe ja auch schon mal erwähnt, ich möchte ein großes Display haben in Zukunft, ja, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, ein großes Display, dass ich dort auch Videos gucken kann, wenn ich nicht fahre, ja, zum Beispiel bei den Ladepausen, ja, und das ist dann schon schön, oder der Beifahrer kann dann bei längeren Autofahrten ebenfalls mal was gucken. Oh, das heißt, auch hier geht an eben der Trend mehr zu, ich will mehr sehen. Ja, und das ist auch gut so, weil wenn man ein super 360-Grad-Kamerasystem hat und hat dann so einen Winzling-Monitor, ja, dann sieht man genau gar nichts. Ja. Hat man einen großen Monitor, dann sieht man alles. Beim Einpacken, wunderbar. Also, aber trotzdem, ja, auch wenn das manchmal aussieht wie ein Tablet, wo einfach draufgeklebt wurde aufs Armaturenbrett, habe ich übrigens kein Problem damit. Ja, ist mir egal. Sieht sogar noch futuristisch aus, finde ich cool. Aber BYD hat das wohl auch so gesehen und jetzt sind die auf die Idee gekommen, ein Tablet zu designen, das man tatsächlich auch rausnehmen kann und als ganz normales Tablet nutzen kann. Und wenn man im Auto ist, klickt man das wieder dran oder wie das auch immer gehalten wird, ja, und hat dann die Verbindung mit dem Auto etabliert und man benutzt es einfach als Autodisplay. Also man hat quasi zwei in einem. Ja. Ist so ein bisschen schlechte Idee, finde ich das vielleicht aus dem Grund. Stellt euch mal vor, ihr habt das Tablet, ja. Und es geht und ihr nehmt es mit und dann geht es euch unterwegs kaputt. Dann wird es aber kritisch, das Auto noch zu fahren. Unter Umständen wird es auch nicht gehen, weil heutzutage sind die Autos auf diesen Displays angewiesen, ja, weil da grundlegende Funktionen damit gesteuert werden. Und ohne das Display geht es dann nicht mehr. Ja. Also ich würde es dann ehrlich gesagt gar nicht erst aus dem Auto rausnehmen. Also ich würde das jetzt so nicht machen. Das Konzept ist natürlich schon interessant, weil man hätte dann quasi ein Tablet, das man eben auch im Auto nutzen kann. Aber wie gesagt, ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also ja, so ist es halt. Ich weiß nicht, ob ich das eine gute Idee finde, aber auf jeden Fall arbeitet jetzt BYD dran. Bei dem neuen Tai 7 SUV, der wird bei uns sicherlich anders heißen, wenn er überhaupt rauskommt bei uns, da ist das Tablet drin und das Tablet läuft übrigens unter der Fang Cheng Bao Untermarke von BYD. Die kennt man bei uns natürlich überhaupt nicht. Und ja, was für technische Daten das hat, das ist jetzt noch nicht durchgesickert. Aber wie gesagt, ich denke, naja, ich würde lieber dann ein separates Tablet nehmen, weil ich nicht haben möchte, dass das unterwegs irgendwie, tja, kaputt geht oder so, weil das ist wichtiger, dass man dann mit dem Auto noch fahren kann. Gut, dann Explore. Google Photos hat hier Android Central geschrieben. Das ist auch interessant, denn es gibt neue Funktionen. Ich sag's gleich von weg, nur in den USA zuerst mal. Es soll wohl noch woanders kommen. Wo, weiß ich nicht. Wenn ich hier das so verknüpfe, dann wird es in Deutschland bestimmt ziemlich lange dauern mit den vielen lächerlichen Restriktionen. Denn es geht hier um AI-Features, wie zum Beispiel Foto-to-Video oder Remix von Fotos, Collagen und so weiter. Das alles per AI gesteuert, ja. Und man kann auch zum Beispiel das Aussehen von bestimmten Fotos konvertieren lassen. Zum Beispiel kann man sagen, hier in diesem, also für mich ist das Vaiana-Look, ne? Kennt ihr Pixar, Vaiana, kennt ihr vielleicht der Film, ja, und da haben ja die Chars, diese CGI-Chars, ne, ein ganz spezielles Aussehen, ne, irgendwie unverkennbar. Und ja, so kann man dann mit Knopfdruck das in das Vaiana-Ding machen. Oder man sagt, okay, mach das Foto in Anime-Style. Dann sieht das eben aus wie eine Anime- oder eine Manga-Zeichnung. Ja? Ziemlich cool. Also, das ist nicht übel. Kann man lassen. Und das soll eben direkt in Fotos integriert sein. Da muss man dann eben nicht über Gemini gehen, umständlich ein Foto hochladen und sagen, jetzt konvertiere das mal in Anime-Style, sondern man kann es eben direkt in Google Fotos machen, zum Beispiel. Und das ist meiner Meinung nach ganz interessant. Dann gibt es eben dieses Create-Tab, wo man eben Collagen, sogenannte Cinematic-Fotos und auch Animationen mit GIF machen kann. Auch das dürfte sehr interessant sein. Und eben dieses Advanced Cinematic Photos, sage ich mal, ne? Das heißt nicht so, aber dann eben das Erstellen von diesen oder die Funktion Photo to Video, ja, das haben wir schon gesehen, in einigen Demos auf YouTube, also okay, ja, so, ich weiß nicht, die meisten Sachen sind vollkommen sinnlos. Ja, manchmal ist was Witziges dabei, das könnte man dann eben nutzen, aber das ist mehr so für Fun. Und es ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Ich sag mal so, die meiste Benutzung von den Smartphones ist eigentlich nur aus Spaß. Ja, die wenigsten nutzen das Teil wirklich, um ernsthafte Arbeit damit durchzuführen. Ja, ist halt so. Ja, Google Translate, das ist ja ein Geheimtipp für Fremdsprachen zu lernen. Habt ihr das gewusst? Also ich nutze das zum Beispiel auch gern für immer wieder meine Japan-Kenntnisse aufzuwechseln, ja, meine Japanisch-Kenntnisse. Und zwar ist zum Beispiel gerade bei Schriftsystemen, ja, oder bei Sprachen, wo man zwar gut die Silben hören kann, aber eben ja, die nicht richtig schreiben kann. Ja, da hilft es zum Beispiel besonders gut. Da muss man im Prinzip, wenn man so einigermaßen schon Vorkenntnis hat, kann man dann einfach so die vermuteten Silben eingeben. Das wird dann korrigiert und dann kann man das sehen und dann kann man auch gleich nochmal das aussprechen lassen und dann eben übersetzen. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Und das habe ich schon sehr, sehr oft genutzt. Das funktioniert übrigens besser, als wenn man probiert, dass irgendwie zum Beispiel was gesagt wird, aufzunehmen, ja, und dann das so als Transcription dann zu sehen. Das funktioniert bei mir komischerweise so gut wie gar nicht, wenn ich da irgendwie zum Beispiel TV-Sendung oder irgendwas habe und ich hält es da dran, dann passiert meistens gar nichts. Keine Ahnung, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass es keine echte Sprache ist, sondern dass die aus einem TV-Lautsprecher kommt. Keine Ahnung. Jedenfalls, so einfach funktioniert es nicht. Und wenn ich aber den gehörten Text quasi eingebe, auch wenn er total falsch geschrieben ist, dann wird meistens genau das Richtige rauskommen und dann sehe ich auch, wie es tatsächlich geschrieben wird und bei im Falle von Japanisch dann sogar auch die Schriftzeichen. Ja, also ich kann es quasi eingeben mit Romaji, also mit unseren Schriftzeichen und sehe dann die japanischen Schriftzeichen. Das ist wirklich Gold wert. Aber jetzt soll das Ganze noch weiter getrieben werden. Offenbar hat Google da auch erkannt, dass es da Potenzial gibt dafür. Denn jetzt soll die Google Translate App auch Practice, also Übung für das Lernen von neuen Sprachen sein. Das soll also eine Funktion geben, die dann das Üben praktisch ermöglicht. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist eine konsequente Fortsetzung von dem, was eben die Leute eh schon mit Google Translate oft machen. Ja? Und damit könnte man eben tatsächlich ein bisschen mehr über die Sprache lernen und nicht nur einfach blind übersetzen. Das finde ich ganz gut. So, und beim nächsten Thema, da sind wir mal wieder bei den Rugged-Smartphones, ja, da habe ich später noch was, aber jetzt hier erstmal das Dugi S2000 Ultra, ja, das startet, jetzt kommt jetzt bald auf den Markt mit 11.000 mAh Akku, ja, und ja, bei dem ist eigentlich, normal haben die immer noch so ein Goodie, so ein Feature, bei dem ist es vielleicht das runde Display auf der Rückseite, wo dann eben zum Beispiel eine Uhr oder ähnliches angezeigt werden kann, man kann auch Selfie Auslöser quasi als wie ein Button da ja, hat man, dann kann man ein Selfie machen, obwohl man eben nicht die Front-Facing-Kamera hat, sondern die guten Kameras hinten, ja, ob die gut sind, weiß ich noch nicht genau. Das Dugi S200 Ultra hat aber auch ein 6,72 Zoll Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und das Ganze auch mit 12 GB RAM, 1 TB Storage, ja, und ist sogar noch erweiterbar mit einer MicroSD-Karte auf sagenhafte 2 TB, ja, also richtig gut. Dimensity 7400 Chipsatz drin und Android 15 wird da ausgeliefert werden drauf. Vier Kameras, 32 Megapixel Kamera von Samsung, vorne und dann hinten Triple-Kamera-Setup mit 100 Megapixel Omnivision, 20 Megapixel Night Vision von Sony und eine 2 Megapixel Makro-Kamera, die kann man sich schenken. Ja, sonst auch alles drin, NFC, IP68, IP69K geratet, natürlich Miele-Standard 810H zertifiziert, logisch bei diesen Boliden, diesen Outdoor-Boliden. Das ist schon nicht übel. Ja, so. Also hier ist definitiv das Teil von Doogie für den Außeneinsatz gut gerüstet. Da kann man nichts sagen. Preis wird bei 600 Euro, knapp 599. Sogar, glaube ich, bei Amazon. Aber das ist die Version mit 512 GB Storage und 16 GB RAM. Also da muss man dann mal aufpassen. Wobei ich da mit den 16 GB RAM, muss ich gerade nochmal schnell gucken, ob das nicht hier, doch tatsächlich, ja, doch. Also 16 GB RAM, gut, das ist nicht schlecht. Gut, eben musste ich nochmal nachschauen, aber ja, so ist das. So, weiter geht's. Das fand ich auch sehr interessant. Die GSM Arena hat ja eine Umfrage gestartet. Die machen ja wöchentliche Umfragen. Und dann war diesmal die Frage, ist bei euch der Klingelton ein- und ausgeschaltet? Ja, ein- oder ausgeschaltet? Und das fand ich sehr, sehr interessant. Es gibt da übrigens auch regional auf der Welt ziemlich große Unterschiede. Also, wenn die Umfrage in Japan gemacht worden wäre, dann wären wahrscheinlich 99% hätten gesagt, die haben keinen Klingelton eingeschaltet, sondern nur maximal Vibration. Bei uns würde ich eher sagen 50-50. Ja? Ich selbst habe es eigentlich über Tag immer eingeschaltet, weil ich die Nachrichten auch nicht verpassen möchte. Vibration merke ich überhaupt nicht. Tut mir leid, ich habe noch kein Smartphone gehabt, bei dem ich die Vibration gemerkt habe, weil ich habe das Teil eben nicht in der Hosentasche, sondern ich habe es an der Gürteltasche. Und da merke ich keine Vibration. Und ich bin auch nicht jemand, der sofort, wenn er sich hinsetzt, das Handy irgendwo auf den Tisch legt, sondern es bleibt immer schön bei mir. Ja, ja, und ab 23 Uhr stellt sich das dann automatisch um, bis morgen 7 Uhr, dass es nicht mehr klingelt. Ich habe zwar nachts eh aus, aber ich möchte eben nach 23 Uhr und vor 7 Uhr kein Gebimmel hören. Fertig. Ja. Und das ist dann also automatisch bei mir eingestellt. Vielleicht muss ich auch mal gucken, wie ich das anders handhabe. Ja, ich habe hier eine Smartwatch, da kriege ich auch die Benachrichtigungen drauf und das vibriert auch und das merke ich dann auch, weil es am Handgelenk ist, aber auch nicht immer. Also ich habe schon gemerkt, beim Laufen oder beim Arbeiten so, da kriege ich das oft trotzdem nicht mit, weil eben hier, naja, da brauche ich nur Auto zu fahren, dann bleibt von der Vibration eben nicht mehr viel übrig. Von der Uhr. Und deswegen, ja, ist das auch fraglich. Aber generell ist es schon so, dass ich mehr so für die leisen Sachen bin. Ich habe es auch nicht voll Power aufgedreht bei mir. Das heißt, in lauter Umgebung werde ich es auch verpassen, was mich auch ziemlich nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es nicht so laut machen, dass ich auch in einer lauten Umgebung was mitbekomme, weil das dann, wenn ich in einer leisen Umgebung bin, das richtig laut ist. Das geht natürlich nicht. Ich will schon, also leisere Sachen haben eigentlich. Tja, so sieht es aus. Interessant ist hier, dass bei der Umfrage bei GSM Arena, also das ist hauptsächlich Amerikaner, da haben nur 24% den Klingelton immer eingeschaltet. Und 32% haben angegeben, sie haben immer also Vibration eingeschaltet. Und 31,5%, die haben gesagt, die wechseln also manuell. Ja, also ja, weder noch, ne, also so. Und 8,4% haben geschrieben, dass sie ein Smartwatch oder ein Smartband nutzen für die Notifications. Ja. Okay. So. Ich fand es mal interessant. Ich weiß nicht, wie ist das? Ich höre natürlich auf der Straße immer nur die das halt eingeschaltet haben. Na, das würde mich auch hier schon mal interessieren. Habt ihr euer Smartphone immer auf lautlos mit Vibration, ohne Vibration, oder habt ihr halt eure Klingeltöne oder Benachrichtigungstöne eingeschaltet? So, HyperOS 3 von Xiaomi. Das ist jetzt schon im Kommen. Klar, weil Android 16 ist ja auch jetzt schon wieder ein bisschen auf dem Markt. Ja. Ich habe übrigens immer noch keins bekommen, auch nicht auf meinem teuren Sony-Gerät. Sony, ja, bitte. Ich möchte jetzt mein Android 16 haben, okay. Aber ja, das HyperOS 3, das basiert auf Android 16, wird jetzt eben bald ausgeliefert werden. Die Geräte, die das bekommen, erstmal sind die Xiaomi 15 Geräte, und zwar alle, genau wie die Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 12, ja, und auch Xiaomi Pad 7, 7 Pro, 6S, 6 Pro und das Xiaomi Pad 6. Das Xiaomi Pad 5 bekommt es nicht mehr, wie erwartet. Und auch die Xiaomi Mix Flip Modelle und Mix Fold Modelle bekommen das bis zum Fold 2. Also ja, lassen sich nicht lumpen. Die Redmi Geräte, das sieht auch sehr gut aus. Da bekommt das Redmi Note 14 Reihe komplett, die komplette Redmi Note 13 Reihe und Redmi Note 12, 4G, 12S, 12 Turbo und 12T Pro. Ja, auch das ist nicht schlecht. Finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Und es sind auch viele andere Redmi-Geräte drin. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich Xiaomi nicht lumpen lassen. Auch die günstigen Geräte werden hier versorgt werden. Und das finde ich sehr angenehm. Und zwar, ich sehe hier, wie gesagt, Geräte, die sind schon relativ alt und trotzdem werden die noch versorgt. Finde ich cool. Dann Poco-Geräte auch. Ja. Klar, Poco F7, Ausgaben F6, alle Ausgaben F5 und F5 Pro, dann auch Poco X7, alle Ausgaben, so wie ich das sehe, genau, ist X6 5G und es geht runter bis zum Poco C65. Ja, die alle bekommen dieses Android 16 Update. Wann natürlich, das wird klar von Gerät zu Gerät verschieden sein. Ich denke mal, dass die Top-Geräte das zuerst bekommen werden. Also Xiaomi 15 und so weiter. Und dann eben später auch die anderen. So, Leute, jetzt komme ich mal zu dem, was eigentlich die Überschrift ist. Ja, das Chrome-Problem. Google hat ein Chrome-Problem. Ich habe ja schon gesagt, also die wurden ja quasi von richterlicher Seite aus schon unter Druck gesetzt. Ja, es wird da entschieden, ob das tatsächlich jetzt umgesetzt werden soll, dass Google nämlich Chrome verkaufen muss. Ja. Und das hat für viel Diskussion gesorgt. Google sagt, das wäre das Ende. Ja, ist klar, natürlich. Ne? Es ist aber interessant, dass selbst Google das mal sagt. Ja. Normalerweise sagen das immer anderen. Ja, das ist das Ende von Google. Ne? Das Ende von Apple. Und ja, das hört man jedes Jahr schon seit Jahrzehnten. Ne? Aber wenn Google selbst das schon sagt, dann schlottern einem die Knie. Und ich weiß gar nicht, was die geritten hat, so eine Aussage zu machen, weil die Chancen stehen nämlich ganz gut, dass sie das tatsächlich machen müssen. Und dann sind da die Aktionäre und die sagen dann im Moment, Google hat gesagt, die sind am Ende, wenn die das machen müssen. Jetzt müssen sie es machen. Oh Gott, schnell die Aktien verkaufen. Also, es war schon ziemlich, naja, unverantwortlich. Aber ich denke, es dürfte aber allen klar sein, dass das nicht ganz so schlimm ist. Also nicht so schlimm ist, dass das Ende von Google ist. Aber es ist ein massives Problem. Ja. Und also die eine Seite, die juristische Seite, hat ja eben da jetzt Google da unter Druck gesetzt. Und jetzt kommt noch die andere Seite. Perplexity, ein AI-Startup, hat jetzt tatsächlich Google eine Offerte gemacht. Die wollen 34,5 Milliarden in Cash bezahlen, um den Chrome-Browser von Google zu kaufen. 34,5 Milliarden US-Dollar. Ist es ausreichend? Ist es viel? Viel ist es auf jeden Fall, aber naja, okay. Das wäre übrigens laut einigen Analysten, wäre das eine gute Sache. Das wäre so in etwa die Mitte, denn Analysten haben sich festgelegt, dass Chrome zwischen 20 und 50 Milliarden US-Dollar wert ist und die bieten eben 34,5 Milliarden US-Dollar. Also okay. Aber die Offerte ist jetzt gemacht und das ist erstmal das Schlimmste. Ne? Denn jetzt ist noch eine zusätzliche Seite hinzugekommen, die jetzt Druck macht. Ja? Weil die Aktionäre, die sehen nämlich oft sehr, sehr schnell Dollarzeichen in den Augen. Und dann können die auch tatsächlich verlangen, dass der Deal durchgedrückt wird. Ja? Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Das heißt, jetzt haben eben die Aktionäre durch diese Offerte durchaus auch noch gewollt oder ungewollt Druck aufgebaut, dass Chrome verkauft wird. Unabhängig davon, ob das jetzt die US-Regierung oder nicht die US-Regierung, sondern die US-Gerichte das verlangen oder nicht, könnte das hier zu einem Verkauf führen, selbst wenn sie das nicht machen müssten. Ja. Weil Google ist eben Teil von Alphabet. Und was bei Alphabet passiert, das bestimmen die Aktionäre. Und sonst niemand mehr. Das wissen ja, oder das wollen viele nicht wahrhaben oder haben es einfach nicht auf dem Schirm. Das ist schon seit einigen Jahren so. Man merkt es auch ganz deutlich, wie sich Google verändert hat in dieser Zeit. Weg von, wir machen jetzt mutige Sachen und gucken, ob es klappt. Und wenn nicht, dann lassen wir es. Und wenn es klappt, dann ist es ja super. Ja? Sondern es wird hier vorsichtig in Trippelschritten vorangegangen, wie jede andere Firma auch das macht. Nämlich dann gucken, kommt es auf den Markt an? Wird es auf den Markt ankommen? Nein, dann machen wir es erst gar nicht. Wie groß ist die Chance? Wenn es keine große Chance ist, machen wir es nicht. Also kein Mut mehr bei diesen Produkten. Ja? Und das merkt man seit Jahren. Das heißt, Google wird über Alphabet so gesteuert wie jede andere große Firma, auch nämlich über die Aktionäre. Und was die sagen, ist Gesetz. Wenn die alles verkaufen wollen, alles verkloppen wollen, dann wird das gemacht. Ja? Und da kann sich niemand dagegen wehren. Und manchmal ist es auch gut so. Ja? Und manchmal ist es eben nicht gut so. Ja? Der Verkauf vom Mediamarkt ist jetzt so gut wie durch. Ja, die Offerte ist gemacht, ist angenommen worden, die Aktionäre haben zugestimmt, Geld fließt. Wenn jetzt nicht von irgendeiner staatlichen Stelle da noch interveniert wird, ist der Deal eigentlich schon perfekt. Und damit ist die Sache geritzt. Ja, fertig. Und in dem Fall, im Falle Mediamarkt finde ich das auch sehr, sehr gut. Aber bei Chrome, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also gut für die Aktionäre wäre es wahrscheinlich, weil da kriegen die richtig Kohle dafür. Aber auf der anderen Seite, wenn Google keinen eigenen Browser mehr hat, dann fürchte ich um die Sicherheit von den Google-Accounts. Weil ich würde grundsätzlich einen Google-Account nur mit einem Google-Browser verwenden, damit eben alles in-house bleibt und ich sicher sein kann, dass da nichts drin ist, ja, das eben Daten zum Beispiel zu anderen wegschickt. Ja, wer Google nutzt, sage ich, dem muss bewusst sein, dass die Daten zu Google wandern. Aber wenn ich einen Browser von irgendjemand anderem benutze und benutze Google, dann weiß ich nicht, ob die Daten, die ich in den Browser eingegeben habe, von dem Browserhersteller genutzt wird oder von Google oder von beiden. Ja, das ist eben eine Schwierigkeit, finde ich, absolut. Und die Frage ist natürlich, was bleibt denn dann Google noch übrig? Ja, das ist das Einzige, was vielleicht auch die Aktionäre abschrecken könnte, wenn man sich überlegt mal, Google ohne Browser, das ist wie ein Tiger ohne Zähne. Das ist einfach nicht mehr, da fehlt ein großes Stück raus. Wo kriegen die ihre Telemetriedaten her? Also das ist, ich weiß nicht. Browser ist immer noch eins der wichtigsten, oder die wichtigste Plattform eigentlich, selbst bei Smartphones und so weiter, ja, weil vieles darüber überläuft. Aber wie soll das dann eben funktionieren, wenn dann eben dieser Browser nicht mehr in der eigenen Hand ist, sozusagen. Das ist schon, ja, bedenklich. Nun gut, wir werden sehen, was da passiert. Auf jeden Fall wird Chrome zum großen Problem werden für Google, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Perplexity, dieses AI-Startup ist überhaupt gerade, irgendwie drehen die komplett durch. Ich weiß nicht, haben die gerade von irgendeiner großen Firma eine riesen Geldspritze bekommen oder haben die Banken denen jetzt einen Freikredit gegeben oder irgendwas? Die wollen nämlich jetzt auch, oder was heißt die wollen, die haben zwei AI-powered Smartphones vorgestellt, also AI-Smartphones, von T-Mobile in den USA, T-Phone 3 und das T-Tablet 2. Ja? Also Perplexity macht momentan ganz schön Druck und wir sollten Perplexity, ich habe das überhaupt nicht auf dem Radar gehabt, sollten die mal genau beobachten. Die scheinen im AI-Bereich momentan so richtig kometenhaft aufzusteigen. Und jetzt dann eben auch noch mit dieser Aussage, dass sie Google Chrome kaufen wollen, ja, würde zumindest mal Sinn machen, wenn die jetzt hier auch Telefone mit AI-Funktionen ausstatten und so weiter und Tablets, dort dann eben den eigenen Browser installieren, ist doch dann auch wunderbar, ja, super. Das Gerät selbst ist, das T-Phone 3, 6,58 Zoll Display, Snapdragon 6 Gen 3, da könnt ihr euch schon vorstellen, was das ist. Low-End-Gerät, ja. Auch nicht spritzwassergeschützt oder ähnliches. Also ziemlich wenig Leistungsdaten, das ist also ein Billigphone. Warum das dann als AI-Phone vermarktet wird, keine Ahnung, aber so ist es halt, ja. Und Moment mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja, entsprechend soll auch der Preis sein. $149 soll wohl auch in Europa rauskommen. Aber macht euch nicht unglücklich, holt euch sowas nicht. Das ist ja furchtbar. Steht noch nicht mal dabei, wie viel RAM das Teil hat. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Das Tablet, das T-Tablet 2, ja, das kommt dann mit dem Magenta AI Interface. Das eben von Perplexity hier kommt und hat ein 10,1 Zoll IPS Display. Es gibt einen optionalen Stylus, übrigens sehr gut, nur für 30 €, das ist schon mal gut. Ein MediaTek MT8755 Chipsatz mit 5G, seht ihr auch das ist eher so ein Midrange Tablet, ja, und hat Dual-SIM immerhin, Nano-SIM und eSIM. Ja, Tablet mit Dual-SIM, gar nicht so schlecht. Und ein Micro-SD-Kartenslot ist ebenfalls vorhanden. 6000 mAh Akku, das ist wenig für ein Tablet, aber okay. Und kosten soll das Ganze nur €199. Aber auch hier habe ich nicht weitere Daten. Also ich kann euch nicht sagen, wie viel RAM da drin ist oder wie viel Storage schon ab Werk. Gut, schon halt, dass eine Micro-SD-Karte drin ist, aber Oder genutzt werden kann, aber okay. Ach, da muss ich jetzt erst nochmal warten. Interessant. Aber wie gesagt, beides mit Perplexity. Und das ist ja auch schon mal was. So, dann haben wir, genau, also der ist Julephone Armor 33 und das Armor 29 Ultra. Da nur kurze Info, das ist jetzt auch offiziell gestartet. Beide haben 20.000 mAh Akku, also richtig dick und schwer, dass diese Teile, aber dafür auch, ja, 2, 3, 4, 5 Tage kein Problem. Und ich meine so richtig mit Nutzung, ja, also perfekt für die Outdoor-Leute. Und die Preise sind eigentlich auch okay für so eine Ausstattung. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt gehabt, dass Armor 29 Ultra beispielsweise hat ein Dimensity 9300 Plus Prozessor, ist also ein High-End-Gerät. Und das andere, Moment, das 33, muss ich gerade nochmal gucken, was bei dem für eins drin ist. Das hat einen Dimensity 7300X Prozessor, das ist dann mehr im Midrange-Bereich angesetzt, hat dafür einen 25.000 mAh Akku. Und 6,95 Zoll Screen übrigens, riesig. Und das kostet 399, also ziemlich billig, während das andere 849 kostet, natürlich mit dem High-End-Prozessor. Gut, und was haben wir denn als nächstes hier noch drauf? Ja, das Red Magic Compact Gaming Tablet, das wird jetzt also tatsächlich jetzt global ausgeliefert, ist also jetzt tatsächlich passiert, was ich sehr, sehr schön finde. Und da kann man sich das wirklich überlegen, ob man sich so eine Gaming-Maschine zulegt. Kann natürlich auch alles andere. Also das Teil ist nicht nur zum Spielen, sondern es ist ein echtes, richtiges Tablet, aber so ausgelegt, dass man ohne Probleme auch also Games zocken kann, die ein bisschen Leistung benötigen. Möglich macht es die aktive Kühlung mit Ventilator. Ja, also ein kleiner Fan ist da drin, damit eben hier die Luft auch durchströmt und abgeführt werden kann, die warme Luft, sodass dann eben der Chip, nämlich ein Snapdragon 8 Elite Chip, kühl bleibt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man die Bratpfanne überhaupt noch vom Drosseln abhalten kann. Zumindest nicht sofort drosseln. Hat mit einem 9,06 Zoll OLED-Screen eine interessante Größe gewählt. Perfekt, denke ich, für zu gamen. 10 Zoll ist eigentlich schon zu groß. 8 Zoll, ja, würde man sich manchmal wünschen, ein bisschen größer. Also finde ich 9 Zoll eigentlich genau cool. Und 165 Hertz Refresh Rate. Übrigens, die Auflösung ist besser als Full HD, nämlich 2400 mal 1504 Bildpunkte Auflösung, 1600 Nits. Und Moment, Moment, Moment. Genau, Chips, Snapdragon 8 Elite Chipsatz habe ich schon gesagt. Bis zu 25 GB RAM. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da ist wieder dieses virtuelle RAM mit dabei. Ja, muss gerade mal gucken. 1 Terabyte. UFS 4.1 Pro Storage. Ich glaube, das ist ein Druckfehler hier. Das sind bestimmt 24 GB RAM. Ja, genau, 24 GB RAM. Das ist Unsinn. Also, dann sind es auch echt, ist auch echtes RAM. Ja, und es gibt auch hier die entsprechenden Ausstattungs, Unterschiede. Aber UFS 4.1 Pro Storage. Das Ding ist schnell wie Hölle. Das kann ich euch sagen. Wahnsinn. Android 15 US. Ja, ist natürlich das Red Magic OS 10.5, 8200 mAh Akku, 80 Watt Wired Fast Charging. Ich denke, dass man auch laden kann, während man spielt, denn wie gesagt, die Lüftung ist ja ziemlich gut. Und deswegen sollte es eigentlich ohne Probleme funktionieren. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Typ C 3.2 Gen 2. Und ein Fingerprint-Sensor ist ebenfalls drin. Und die Versionen starten mit 12 GB RAM, 256 GB Storage, 499 €. 16 GB und 512 GB Storage, Ab dann wird es interessant. Die kostet 649 Euro. Und das Topmodell mit 24 GB RAM und 1 TB Storage kostet 849 Euro. Gibt es in Eclipse Black und Starfrost Silver. Okay. Nicht schlecht. Also, das ist doch ein interessantes Teil, würde ich mal sagen. So, zum Schluss kommen wir noch zu der App der Woche. Und diesmal habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, eine zu finden, denn es ist im Early Access, gibt es eine App hier, ein Spiel, besser gesagt, genau richtig übrigens für, na, das Red Magic Tablet. Na? und zwar angelehnt, oder was heißt angelehnt, zu einer Anime-Serie, ja, die es gibt, Date Alive. Ja, diese Anime-Serie ist richtig cool. Die könnt ihr euch uns angucken. Die gibt es bei Amazon Prime Video. Einige Staffeln sind da sogar kostenlos davon. Und das ist richtig coole Serie. Also das ist nicht so jetzt so ein Dating-Anime oder so, auch wenn es der Name immer vermuten lässt. Date Alive. Ja, Live sind in dem Fall Geister. Und um die zu, naja, befreien, ja, damit die in Frieden ruhen können, müssen die gedatet werden. Aber nur von einer Person. Nur der kann das. Ja, hört sich kurios an, ist auch kurios, aber richtig gut gemacht. Ja, und teilweise sehr herzergreifend. Aber es gibt da natürlich auch noch die andere Seiten. Böse Geister natürlich, die jetzt nicht sich einfach so zur Ruhe setzen wollen, ja, sondern eben gegen das ganze System da ankämpfen. Ja. Und sehr viel mysteriöse Sachen gibt es da in dieser Serie. Und daraus dann ein Spiel zu machen, fand ich eigentlich ziemlich genial. So ist dann eben auch ein RPG herausgekommen, ein richtig gutes Rollenspiel, Game, wo vieles, sagen wir mal, von der Serie übernommen wurde, aber es eben für Smartphones so gut umgesetzt wurde, dass man es auch tatsächlich richtig gut spielen kann, während man diese Story-Teile eben aus dem Anime hier auch erlebt. Ja, das ist richtig cool. Es gibt. Also das Spiel lässt einem zwei Möglichkeiten, wie man zum Beispiel mit diesen Geistern umgeht. Einmal kann man sie mit Gewalt vernichten oder man kann sie eben daten und wenn sie sich in einen verlieben, dann werden sie geläutert sozusagen. Ja? Und wie ihr dann entscheidet, hängt auch davon ab natürlich, wie stark die Gegner sind. Ja? Manchmal ist die eine oder andere Option besser. Ja? Und ja, man kann dann eben hier erwarten, und das ist tatsächlich so, eine wunderbare Grafik. Das Chart-Design ist natürlich, weil es auch ein guter Anime ist, der übrigens schon, ich glaube, 5 Staffeln mittlerweile hat. Und wer Animes kennt, weiß, was das bedeutet. Die allerwenigsten Animes bekommen mehr als eine Staffel. Ja, obwohl die super gut sind, also das heißt, die Animes, die mehr als 2 Staffeln bekommen, die haben so richtig eingeschlagen. Ne? Und Date Alive, bei dem kann man das ganz sicherlich sagen. Und entsprechend, das Chart-Design ist super toll. Und das sind auch bekannte eben Charts aus der Serie, logischerweise. Ne? Und man kann hier vieles machen. Nebenher kann man auch noch so natürlich so Fashion-Items sammeln, ja, und eben wie gesagt dann in die Schlacht ziehen auch und auch das Team ausrüsten. Also man kann mit einigen auch zusammen dann im Team kämpfen, ja, und so weiter und so weiter. Da muss man sich natürlich auch bei Laune halten, ist ganz klar. Also Date Alive ist so ein Rundum-Package, ja, wo ihr dann die verschiedensten Aspekte vom Anime im Spiel umsetzen können. Die Grafik ist sehr gut, das macht Spaß. Es gibt Action haufenweise, da wird es nicht langweilig. Und auch für andere Sachen ist dann eben gesorgt, dass es da eben nicht langweilig wird. Ihr könnt eben das Spiel im Play Store natürlich kostenlos herunterladen. Es gibt natürlich In-App-Purchases, wie kann es auch anders sein bei dieser Art von Spiel, ja, um zum Beispiel eure Kampffähigkeiten zu verbessern, aber auch um eben diese Fashions-Items zu kaufen. Ja, ich meine, wer will nicht unbedingt ein neues Outfit in seinem Lieblings-Char kaufen, das ist aber ganz klar, ne? Ja, und da könnt ihr auch richtig viel Geld raushauen. Ansonsten könnt ihr es aber auch eben kostenlos spielen, ohne dass ihr hier euren letzten Euro verschwendet für ein tolles Outfit oder sowas. Ne? Okay. Also, Date Alive, Spirit Echo. Ziemlich neu, kostenlos im Play Store zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts, #thenetcast bitte nicht vergessen, oder auf YouTube unter den entsprechenden Artikeln in den Kommentaren. Ja, also damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.